Abschnitt 22 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 4. Abisak erhob sich, umklammerte sie, schluchzte. Lass, es quält dich, Liebste, Ärmste, lass. Tamar hielt sie fest an sich, fühlte ihr Mitleid klopfendes Herz. Aber starr und streng blickte sie ins Mondlicht hinaus, über die neben ihr Kniende hinweg. Ihrer Beichte, ihrer Buße war noch nicht genug, sie musste weiter bis zum bittersten Ende. Eintöniger als vorher, als sage sie längst auswendig Gelerntes her, fuhr sie fort, halb unbewusst dabei die Erschütterte streichelnd. »Schmerzt es dich, Kind, hab Dank. Doch höre weiter, denn du hast noch lange nicht alles vernommen. Das Allerschlimmste ist meine Schuld, meine eigene Schuld.« Und sie begann im Momente meiner Entehrung. »Dies ist das Ärgste. Mein Wille zerbrach, als er mir nahe kam, ganz nahe. Sein heißer Atem mich versenkte, sein Körper den meinen suchte. Da wollte ich fallen. Stärker als das schwache Widerstreben wurde der Wunsch in mir, ihm zu gehören. Wie eine entsetzliche Möglichkeit durchzuckte mich der Gedanke, wenn er jetzt nachlässt. Meine Arme wurden nicht kraftlos. Freiwillig lockerte ich sie, mein Leib hob sich dem Seinen entgegen, ich gab nach. Nur leere Form war das letzte sich versagen. In Wahrheit brannte ich so wie er, mein Unglück war Glück, die Zuchtlosigkeit mein heiligstes Heil. Und der Schrei meines Schmerzes, da ich zum Weibe wurde, war gleichzeitig Ausbruch des höchsten Entzückens. So nahm er mich, so gab ich mich ihm, so holte er mich, und ich blieb. Ja, Abisak, ich bin bei ihm geblieben. Die Pforten waren offen, ich schritt nicht hindurch. Mein Gesicht war gebrandmarkt, aber schöner, edler schien es mir, aus der metallenen Scheibe entgegenzustrahlen als je zuvor. Gesang, meine Rede, Tanz, meine Schritte, Freude, meine Tage, Rausch, ungeahnter, unausschöpflicher, zu den Sternen erhebender Rausch, meine Nächte. Unsere Nächte, denn wir waren eins. Nicht den Räuber meiner Ehre erblickte ich in ihm, den Zerstörer meiner Gegenwart und meiner Zukunft. Ich bedachte nichts, befürchtete nichts. Ich dankte der List, die mich in seine Macht gelockt, pries den Namen des schlauen Ratgebers, lachte herzlich der Keckheit und des Kuchens und sah, hörte, fühlte nichts als Leben. Mein Kopf erfasste nur einen Gedanken, mein Herz fühlte nur noch eine Empfindung, das einzige Wort. Mein Geliebter! Ich war benommen, Abisak, ich war verzaubert, ich weiß es wohl, schamlos und ohne Hemmungen, rasend und völlig außer mir war ich, eine Dirne, beschimpft, befleckt, misshandelt, gequält, aber geliebt. Oh, wie innig, wie toll, wie verzehrend geliebt. Und dir, der ich Wahrheit schulde, will ich es gestehen, peinigt mich, prangert mich an, speit auf mich und droht mir den Steintod, aber gebt mir wieder, was ich verlor. Lass mich noch einmal den zärtlichen Kosenamen aus seinem Munde vernehmen. Die vertändelte Stunde schenkt mir noch einmal. Ein einziges Mal nur noch möchte ich sie erleben, die Nacht im Arm des Geliebten. Sie war aufgesprungen, verzückt und entrückt wie eine Seherin mit gebreiteten Armen. Abisak war zurückgeglitten, kauerte auf den Knien, hob die Hände wie zur Abwehr, oder als ob sie die Flugbreite zurückhalten wollte auf der sicheren Erde. Was aber war es, was in ihr selbst vorging? Was hatte die Leidenschaft Tamars geweckt? Was drängte zum Lichte, suchte nach Ausdruck? Warum begann ihr Herz, das so unruhvoll die Wochen daher sich gedehnt und geklopft hatte, jetzt stoßweise auszusetzen? Erfüllte sie ganz, dass sie meinte, sie müsse ersticken? Ehe sie sich Rechenschaft geben konnte, wurde sie abgelenkt. Tamar sank plötzlich in sich zusammen, so dass nun Abisak hinzueilte, um die scheinbar Fallende zu stützen. Aber sie lehnte ihre Bemühungen ab. Es war nichts weiter. Nur der Höhenrausch hatte sie verlassen, plötzlich war er von ihr gewichen, ihre Glieder gaben nach, Ernüchterung und Abspannung folgten dem übersteigerten Lebensgefühl. Jetzt war sie müde, welk, energielos. Das ganze Elend der Gegenwart hockte grinsend wieder auf ihrem gebeugten Rücken. Flüsternd fuhr sie fort. Das Unausbleibliche trat nur allzu schnell ein. Ich ahnte nicht, dass dieses Glück je ein Ende nehmen könnte. Für mich war es ja das erste und höchste Erlebnis, der Inhalt und die Krönung meines Daseins. Und ich war ihm, der mich beschenkte, so dankbar, dass ich nie genug, nie zu viel ihm gewähren, ihm dienen zu können, glaubte. Ich war sein Eigen, in jeder Faser meines Leibes, sein Besitz, mit jeder Falte meiner Seele. In eigensinniger Freude sprach ich es mir selbst unzählige Male vor. Du bist seine Magd, seine Sache, sein Nichts. Er kann mit dir schalten und walten, wie er will. Selbst eine Misshandlung wäre noch Genuss, käme sie von seinen angebeteten Händen. Ich verzehrte mich vor Heimweh nach ihm, wenn er fort war, horchte, ob sein Schritt nicht erschalle, streichelte zärtlich seine Kleider, die alltäglichen Gegenstände seines Gebrauchs oder in quellendem Erschauern die Pfühle unseres Lagers. Ich weinte in überströmender Liebe, meine Glieder flogen, wenn er mich ansah, ich verging, wenn er mich berührte, versank in Betäubung, wenn er mich umfing. Stets war ich bereit, gefällig zu allem, auf was seine längst stumpf gewordenen Sinne, seine verfeinerten, manchmal krankhaft überreizten Gelüste verfielen. Nie noch, glaube ich, Abisak, war eine Frau ein so geschmeidiges Werkzeug, ein derart folgsames, immer gestimmtes Instrument in der Hand ihres Meisters. Er konnte auf mir spielen, mit mir spielen, wie es ihm beliebte. Damals erachtete ich als die Bestimmung und die letzte Erfüllung des Weibes seine Demut, seine Selbstverleugnung und das restlose Aufgehen im Willen des Mannes. Heute weiß ich, dass Klugheit den Frauen anderes rät. Die bewahren sich die Liebe am längsten, die immer ein letztes zurückbehalten, stets noch eine verschlossene Tür vor der innersten Herzkammer haben oder zu haben scheinen. Das Geheimnis der Liebe ist das Geheimnis. Der Glaube ans Wunderland, ihr Fahrtenwind. Hat der Mann erst einmal alles gefunden, so hat die Frau schon alles verloren. Ich war dumm und unerfahren, Abisak. Heute bin ich sehend, jetzt bin ich wissend. Aber alle Klugheit, alle Erkenntnis, wie gern würfe ich sie hinter mich, könnte ich noch einmal sein, wie ich war, töricht, unberechnend und glücklich. Es kam, wie es musste. Nur allzu rasch langweilte ich ihn. Bald bemerkte ich es, verspürte Kühle, suchte verzweifelt, sie durch stärkere Leidenschaft, durch noch mehr Hingabe zu überwinden, durch Fragen, Vorwürfe, wie ich es besser machen könnte, das zärtliche Verhältnis wiederherzustellen. Eifersucht entfachte sich in mir. Fesselte ihn eine andere? Ich setzte ihm zu, wurde ihm lästig. Ich hatte mich verausgabt, die Fülle meiner Gaben auf einmal vergeudet. Er wurde meiner überdrüssig. Ich greinte, bettelte, da schob er mich von sich. Ich raffte mich auf, besann mich auf das mir zugefügte Unrecht, suchte die Trümmer meines Stolzes, die Fetzen meiner einstigen Würde und Überlegenheit zusammen. Ich pochte auf meine Stellung. Er lachte mich übermütig und grausam aus und hieß mich gehen. Ich verstummte und blieb. Meinen Ausbrüchen antwortete Gleichgültigkeit. Bald war ich nur scheel geduldet über allem Wege. Wie ein räudiges Tier stieß er mich schließlich beiseite. Ich kroch zurück, entehrte mich Ärger selbst, als er mich entehrt. Da begann er, die Aufdringliche, die Klette, zu hassen. Und dann kam der letzte grauenvolle Tag. Noch einmal hatte ich es in Güte versucht. Sein spöttisches Lachen machte mich wütend. Ich begehrte auf, keifte, beschimpfte ihn. Mit einer lässigen Handbewegung winkte er dem Diener, seinem Knechte, mich, Tamar, die Tochter des Königs, seine Knechte, mich. Sie packten mich trotz meines Schreiens und Sträubens. Sie warfen mich aus dem Hause hinaus. Mit einem Stöhnen beugt sie sich vornüber, das Gesicht gegen die hochgezogenen Knie, die Hände vorgeschlungen, und als Abisak sanft, trostbereit ihre Finger umklammerte, spürte sie heiße Tränen der Scham auf ihre eigenen Hände gleiten. Da stockten ihre Worte. Was gab es auch gegen solchen Kummer zu sagen? Bald aber gewann Tamar ihre Fassung zurück. Sie strich trocknend über die Augen und fuhr mit lauterer Stimme fort. Und Abisak erschrak über den finstern Ausdruck, der jetzt ihre Züge beherrschte. So stand ich auf der Straße am lichten Tage, eine Augenweide für die glotzende Menge, eine verfemte, geächtete Buhlerin. Von diesem Augenblick an aber änderte sich alles in mir. Meine Liebe war wie ein Kind in meinem Leib, hätte aufwachsen können zum Segen für viele, mir selbst zur größten Freude. Nun starb sie plötzlich vor der Reife, und das Tote in mir goss das Gift der Verwesung in alle meine Säfte und in meine Gedanken. Wie eine von unreinen Djinnen befallene, die nicht mehr von sich selbst weiß, handelte ich. Auf offener Gasse gab ich ein Schauspiel, zerriss ich das fürstliche Kleid, das ich immer noch trug, den bunten Ärmelrock der königlichen Jungfrauen, denn diese Gewandung kam mir nicht mehr zu. Und ich musste ja auch den Trauerriss vornehmen, denn ich stand am Grabe meines eigenen Lebens. Staub hob ich vom Boden und bestreute mein Haar, und ich wehklagte das Totengebet. Mit der Hand bedeckte ich mein geschändetes Haupt, zugleich zum Zeichen, was mir geschehen, denn ich war meiner bräutlichen Keuschheit verlustig, aber es fehlte mir die den Frauen geziemende Umhüllung des Kopfes. Mein Bruder Absalom kam hinzu, warf einen verstehenden Blick auf mich, fragte mich kurz, und ich weinte ihm alles entgegen. Drohend hob sich Feuer in seinen Augen. Aber dann führte er mich schnell in sein Haus, wies mir eine Kammer an, und wie sollte ich auch zurück in den Harem des Vaters? Die schlecht verhehlte Genugtuung oder gar das Mitleid, das mich dort erwartete, hätte ich niemals ertragen. Drum versteckte ich mich vor Licht und Menschen und wartete auf König Davids Entschließung. Der Herrscher und Vater musste mich kommen lassen, mich anhören, mir Genugtuung verschaffen, Amnon zwingen, mich ehrlich zu machen und ihn wegen seiner Missetat bestrafen. War er nicht der Richter in Israel? Stand mir nicht das Gesetz klar zur Seite? War er nicht mein edler Erzeuger, darüber hinaus der gerecht gepriesene Führer von allen? Aufs Höchste musste sein Zorn emporflattern, sein Mitgefühl der Tochter sich zuwenden. Dies hielt mich aufrecht, dies war meine Hoffnung, mehr meine Zuversicht. Ich wusste es ja, wie der König einst beim Heimgang des Blutsfreundes Jonathan wundervolle Worte und Töne gefunden. Berühmt war das Lied im ganzen Reiche, die Kinder lehrte man es als ersten Gesang und predigte ihnen damit zugleich die scheue Ehrfurcht vor dem großen Monarchen. Lag jetzt nicht ein ebensolcher oder größerer Anlass vor? In mir war das Geschlecht des Fürsten gröblich beleidigt. Und war mein Schicksal nicht auch menschlich rührend? Ein König ist nicht nur der König der Männer. Wir Frauen sind auch seine Untertanen und haben deshalb Anspruch auf ihn. Schutzbedürftiger sind wir, weil wir schwächer sind. Er ist unser Vormund, unser Vertreter, und er hat über Zucht und Sitte zu wachen. Das Leid aber, das mir widerfuhr, das Unrecht der Männer am Frauengeschlecht, würde er milde zu sänftigen und zu vernarben wissen. Mein Verhängnis musste ihn ebenso ergreifen wie damals der Tod des Freundes. War ich seine Tochter weniger wert? Der königliche Dichter würde, des war ich sicher, an der Gruft meiner Liebe und meiner Ehre eine Trauerweise erklingen lassen, so innig, so alle Herzen bezwingend wie einst die Hymne auf Jonathan. Die Großen und Kleinen in Israel würden einander mit wehmütigen Augen, mit sachten, fließenden, leisen Gebärden zunicken. Klagt nicht über Tamar, seid ruhig, seid stille. Ihr grenzenloses Weh kann ein einziger nur bis in die letzten Gründe erfassen. Seid schweigsam und weinet. Denn die Stimme des Königs, der Schmerz des Vaters, er spricht für uns alle. Neigt euch vor dem Ausbruch dieses Schmerzes. Lauschet ihm. David schlägt die Harfe. aber nichts erfolgte. Zwar hörte ich, dass er sehr wütend geworden war, als er den Vorfall erfuhr, wütend, nichts weiter, nicht ergriffen, nicht in seinem Richteramte, seiner Fürstenehre verletzt, seine Ruhe war gestört, das machte ihn unwirsch. Für das, was wieder das Recht geschehen und für das, was seine Tochter erduldet, hatte er keinen heiligen Zorn, keine Künstlerwallung. Vielleicht kaum Unmut und jedenfalls kein Verständnis. Ein Weib, was weiter? Liebesdummheiten, Frauengefasel. Das wischt man fort wie ein lästiges Spinnweb, das einem quer überm Wege hängt. Da sagte ich ihm ab als Vater und König. Da erkannte ich ihn ganz in seiner altersschwachen, nörgelnden Angst vor Unbequemlichkeiten. Da begann ich den Mann in ihm zu verachten und mit ihm alle Männer, die sich die Herren der Erde deuchen, die sich anmaßen, allein Gesetze zu machen, sich ihre Hüter zu nennen und die doch so dumm und eitel sind, nur bedacht, dem Unangenehmen aus dem Wege zu gehen, nur nichts zu erfahren, was ihnen die Galle erregt. Nur deshalb bedeuten wir Frauen weniger, weil sie geizen mit ihrem erschlichenen Vorrang, weil sie das Erbe der Welt, das sie gierig erraften, nicht teilen wollen mit uns, den Enterbten. Aber gab es nicht andere, die noch nicht greise waren, mit verkalktem Flennen um Ruhe und Frieden? War nicht David anders gewesen? Priester und Ammen, die beiden großen Märchenerzähler, rühmten ja alle Wege die Kraft seiner Lenden, verkündeten preisend seine Heldentaten. Lebte nicht David in seinen Söhnen? Wo war mein Bruder Absalom? Ich sagte es dir schon, als er mich zuerst traf, da flammte sein Blick auf und mein Herz wurde froh. Aber auch er erwies sich wie die anderen. Dem übermütigen, gewalttätigen Thronfolger wagte eben niemand entgegenzutreten. Schweig still, meine Schwester, es war doch dein Bruder, der dir beigewohnt hat. Nimm's dir nicht allzu sehr zu Herzen. So ging seine Rede. Sie säte in mich Abscheu auch gegen ihn. Er scheint mich in seinem Hause kaum zu bemerken und ich zeige mich wenig. Friedsame Arbeit habe ich verlernt, sie will mir nicht mehr von Händen und niemand verlangt sie von mir. So sitze ich müßig und denke nach über das, was mir widerfahren und über alles, Menschen und Dinge, zumeist aber über uns Frauen. Kaum, dass ich bei Tage einmal die Wohnung verlasse, doch meine Nächte sind ruhelos. Da schweife ich umher in der schlummernden Stadt. Wahrhaftig zur Eule bin ich geworden und krächze Unheil und harre der Vergeltung. Woher aber soll sie mir kommen? Ich bin nur ein Weib, kann keine Waffen führen und Amnons Haus ist zudem wohl bewacht. Zuweilen nur denke ich, es muss mir doch noch Genüge geschehen. Manchmal fliegt über Absaloms Züge ein finsterer Schimmer, wenn er auf mich sieht und sich unbeobachtet glaubt. Es huscht schnell vorüber, dann ist er wieder der leichtsinnige, oberflächliche Stutzer, den alle gerne mögen und dem nichts am Herzen liegt als Modenarrheiten und seichtes Vergnügen. Jetzt sind es schon fast 2 Jahre, dass ich bei ihm weile. Mit Amnon, höre ich, spricht er nicht, weder im Bösen noch im Guten. Das scheint, als ob er nicht vergessen hat. Doch ich kann sein Benehmen mir dann nicht recht erklären. Und manchmal sagt er ganz seltsame Worte, so äußerte er gestern gutlaunig im Vorübergehen, nun, Schwester Tamar, demnächst ist Schafschur, ein fröhlicher Festtag für alle, vielleicht aber auch für manchen nicht, vielleicht aber doch für dich selber. Nun forsche ich, was das bedeuten mag, ob es überhaupt tieferen Sinn hat, ich weiß es nicht und werd's wohl nicht erfahren und mein Kopf ist so müde vom Grübeln. Sie schwieg erschöpft von der langen Rede. Abisak streichelte sie erneut. Arme, Ärmste, was hast du gelitten, was haben sie aus dir gemacht, wie hat man an dir gesündigt? Und Tamar nahm dankbar das bebende, empörte Mitgefühl dieses jungen, schlanken, gottesgeschenkten Mädchenkörpers entgegen. Aber plötzlich griffen ihre Finger krallend in die Schultern der an sie geschmiegten. Bedauere mich nicht, komm mir nicht zu nahe, denn du weißt ja noch immer nicht alles. Unwert bin ich deiner Tränen, verworfen und befleckt. Aber dir, du reine Unschuldige, will ich nun auch das Äußerste beichten. Was ich dir bis jetzt erzählte, war Verbrechen, das andere an mir begangen, und wenn ich selbst dabei fehlte, war es aus Unkenntnis und liebender Schwäche Schuld zwar, doch aber verzeihlich. Aber in mir ist eine Umwälzung erfolgt, und seitdem wurde ich in meinen eigenen verruchten Gedanken und Wünschen langsam zur sündhaften Frevlerin. Erst war ich ganz erschöpft und erledigt, als die Scham mich überwältigt hatte. Ich verabscheute meinen Leib, dem das widerfahren, und ich hasste ihn, weil er widerstand und sich noch immer am Leben erhielt. Allmählich aber kamen andere Regungen in mir auf, lockende Bilder und kitzelnde Fantasien. Das höchste Entzücken hatte ich erfahren, nicht, dass ich geliebt wurde, das ist nur wenig, aber ich hatte geliebt, und das ist alles. Aufhören zu lieben, nur das ist Hölle. Und ich hatte eine Stufe erklommen, die nur wenigen der Zufall vergönnt. Amnon ist von Vaters Seite mein Bruder. Des heißen Blutes gleich schwingende Kreise zieht das Leben in ihm wie in mir. Aber das verstärkte und steigerte den Liebesgenuss ins Unermessliche. Fremd, doch nicht ganz fremd, sind Geist und Körper, abwechslungsreich, reizvoll und doch vertraut. Im gleichen Pulsschlag steigt die Empfindung, löst sich die Spannung, die Frage des einen ist dem anderen Antwort, man versteht, man kennt einander, man liebt sich selbst im geliebten Gefährten, man vergeudet die Zeit nicht mit Tasten und Erraten, läuft nicht Gefahr, aneinander befangen zu werden, aus Missverstehen zu beleidigen und zu verstimmen. Gott schuf Adam und Eva aus einem Stoffe. Die Eltern der Menschen waren ein Fleisch. Das Gesetz verbietet die Ehe der Vollgeschwister, sieht ungern die Verbindung allzu nahe Verwandter. Aber etwas ist über dem Gesetz. Und stärker als alle menschliche Fügung, gewaltiger und süßer als andere Vereinigung, ist das Ineinanderfluten zweier Ströme, die dem nämlichen Ursprung entstammen. Und nachdem ich so des höchsten Genusses teilhaftig wurde, bin ich jetzt zur Abgrundtiefe gesunken. Die Erinnerung an Amnon ist meinen Begierden seit langem schon nicht mehr der einzige Reiz. Selbstständig in mir wuchs noch etwas anderes, die furchtbare Qual meiner Sinne. Ruhig und fügsam lebte ich vor dem, aber nun ist meines Schoßes Siegel gesprengt. Wie ich mich auch kasteie und schelte und mühe, was in mir, mit mir ringt, ist mächtiger als ich. Stolz und unnahbar war ich einst. Heute, Abisag, verbirg dein Gesicht, damit es mich Verworfene nicht betrachtet, denn ich bin eines Menschen Anblick nicht würdig. Heute könnte kommen, wer immer wollte, mich ergreifen und an sich ziehen. Ich würde ihm folgen, ihm angehören, dankbar seine Hände küssen und alles tun, was er mir befiehlt. Und wär's ein Verbrecher und wär es ein Sklave, wenn er nur die Lichterlohe in mir verlöscht, denn es schreit in mir nach der Umarmung des Mannes. Nun stoß mich fort, verachte mich, ich kann nicht anders, so ist die Wahrheit. Jetzt forsche ich gierig die Mägde aus, lausche auf ihre derben Zoten, am Scheine der Lust suche ich mich zu wärmen und kann doch nicht erglühen. Wehe der Frau, die einmal erkannt wurde und die das Schicksal dann wieder verschließt. Und so auch verstand ich endlich die Lehre, die Geschichte der Mutter unseres Stammes, meiner Namensschwester, der Dulderin Tamar. Du weißt sie nicht, so lass dir berichten. Ende von Abschnitt 22, gelesen von Alice Stein.